Dorf ganz schlicht glänzen viele weiße Kreuze im Sonnenlicht. Kaum jemand, der hier Blumen bringt, nirgendwo ein Trauermarsch erklingt. Geh durch die Reihen, lies die Namen, wer sie waren und woher sie kamen. Der Jüngste war erst 17 Jahre alt. Ein weißes Kreuz in diesem Kreuzewald. Und heute beleidigt man ihren Namen, rief zwar und her die sauberen Herren. Wir müssen uns dagegen wehren, denn unsere Toten, die können sie nicht mehr wehren. Voll an Gewehr gegen Rief, Frau und Herr. Voll an Gewehr gegen Rief, Frau und Herr. Gefälschte Bilder, getürkte Texte, ohne Zeit und ohne Ort. Die ganze Welt entlarvt die Lügen, auch die Lügner, sie fahren fort. Voll an Gewehr gegen Rief, Frau und Herr. Voll an Gewehr gegen Rief, Frau und Herr. Geschichte hat so ein Unrecht noch nicht gegeben. Millionen Tote, tapfere Soldaten und die zwei Schweine sind am Leben. Voll an Gewehr gegen Rief, Frau und Herr. Voll an Gewehr gegen Rief.